Hier sind die Lokalnachrichten am Montagmorgen mit folgenden Themen. Verkehrssicherheitswoche beginnt heute, BRWN-Chef Diekmann geht in Ruhestand und Klassenerhalt der VC-Damen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler. Heute beginnt die offizielle Woche der Verkehrssicherheit. Nach häufigen Bürgerbeschwerden soll das Parkverhalten von Eltern und das Radfahrverhalten von Schülern an Schulen und Kindergärten besonders kontrolliert werden. Weiterer Fokus wird die Handynutzung am Steuer sein, aber auch vermehrte Geschwindigkeitskontrollen sollen durchgeführt werden, so die Polizei Nienburg. Am Samstag ist BRWN-Geschäftsführer Frido Diekmann im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand getreten. Den Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg übernimmt ab sofort Arne Meyer. Zur feierlichen Verabschiedung waren neben vielen Kollegen auch zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft gekommen. Diekmann blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Sicherlich ist man traurig und der Abschied wird mir schon sehr schwer fallen, denn das habe ich aufgebaut. Aber ich sage es ganz deutlich, ich habe es nur aufbauen können, weil ich von Anfang an sehr gute Mitarbeiter hatte, die mich unterstützt haben. Auch in Zeiten, wo man bis abends spät arbeiten musste, kein Mitarbeiter hat mich im Stich gelassen. Ich hatte ein tolles Team und nur mit diesem Team war es möglich, so einen Betrieb aufzubauen. Und sicherlich bin ich jetzt traurig, aber ich bin auch froh, sowas übergeben zu können. Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz für die Nienburger Feuerwehr. Bewohner der Notunterkunft in der Ziegelkampfstraße hatten sich Angaben zufolge Würstchen grillen wollen. Diverse Holzbalken wurden hierzu angezündet. Angrenzende Bewohner bemerkten das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr von den Bewohnern der Notunterkunft beleidigt und bedroht. Die Volleyball-Damen des VC Nienburg haben den erneuten Klassenerhalt geschafft. Mit einem 3:0 Auswärtssieg in Wiedmarschen sichert sich das Team aus der Weserstadt eine vierte Spielzeit in Folge in der dritten Liga. Als Tabellensiebter beendet das Team von Trainer Thomas Platner diese Spielzeit punktgleich mit Langenfeld, die durch nur einen Sieg weniger den Abstieg in Kauf nehmen müssen. Riesenerleichterung beim Trainer. Wenn man überlegt, man gewinnt die Hälfte der Spiele und muss trotzdem um Abstieg mit bangen. In der Konstellation hätte Kloppenburg 3:2 gewonnen, wären wir abgestiegen. Deswegen bin ich jetzt extrem froh, dass wir da das Ding so gemacht haben und der Gegner diesmal brauchten wir es für uns gespielt hat. Die Meisterschaft in der dritten Liga sicherte sich der SV Butler vor Marmagen-Nettersheim. Radio Mittelweser gratuliert dem VC Nienburg zum Klassenerhalt. Soweit die aktuellen Themen aus unserer Nachrichtenredaktion.